Hey, alle meine Freunde stinken morgens schon nach Bier. Bin schön im Studio, bin ziemlich deformiert. 1, 2, 2 und THC, ich glaub, du hast kapiert. Wieder viel zu hacke, da hilft nur noch Kokain. Alle meine Brüder stinken morgens schon nach Bier. Wo 1, 2, 2, ich trinke Bier auch schon vom Bier. Ich hab schon recht zu fein, doch nicht so viel, ich bin nicht Bier. Wir müssen von der 1, 2, 2, mal kein Gewirr. Ich glaub, du hast kapiert. Wieder viel zu hacke, da hilft noch Kokain.